Innerhalb der WHO-Gremien wurde am gleichen Tag versucht, die Behörde zu veranlassen, einen internationalen Gesundheitsnotstand, Public Health Emergency of International Concern, auszurufen, was sich zunächst intern nicht durchsetzen ließ, am 30. Januar aber nachgeholt wurde. Die weltweite Berichterstattung fokussierte nun vollständig auf das Thema Corona. In der New York Times erschienen allein am 23. Januar 13 Artikel zum Thema. Die Überschriften lauteten unter anderem: Ängste wegen des neuen Coronavirus ergreifen Davos und wie Chinas Virusausbruch die Weltwirtschaft bedrohen könnte. Wie erwähnt, tagten zur gleichen Zeit vom 21. bis zum 24. Januar fast 3000 Politiker, Manager und Journalisten, darunter viele der mächtigsten Staats- und Konzernchefs, in Davos. Dieser Umstand erinnert an das bereits geschilderte Pandemieszenario der Übung Atlantic Storm von 2005, wo die Nachricht von einem solchen Ausbruch die Staatschefs ebenfalls auf einer internationalen Konferenz überraschte, wo alle Entscheidungsträger günstigerweise schon gemeinsam versammelt waren. Hier nochmals der entsprechende Auszug aus dem damaligen Drehbuch. Am 13. Januar, dem Vorabend des Gipfels, wurden in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und der Türkei Pockenfälle gemeldet. Die Staats- und Regierungschefs beschließen sich am 14. Januar für einige Stunden zu treffen, bevor sie sich auf den Heimweg machen, um sich mit der beginnenden Krise zu befassen. Während des sechsstündigen Treffens rangen die transatlantischen Staats- und Regierungschefs mit dem Ausmaß und dem rasanten Tempo der sich ausbreitenden Pockenepidemie, den Spannungen zwischen Innen- und Außenpolitik, der Herausforderung, die Bewegung von Menschen über die Grenzen hinweg zu kontrollieren und dem weltweiten Mangel an kritischen medizinischen Ressourcen wie einem Pockenimpfstoff. Ersetzte man hier das Wort Pocken durch Coronavirus und den 13. Januar durch den 23. Januar, dann landete man recht genau in der Realität. Das jährlich stattfindende WEF-Treffen in Davos ist die größte und am hochkarätigsten besetzte Veranstaltung dieser Art. Ende Januar 2020 waren die Führer der mächtigsten Konzerne der Welt dort versammelt, darunter die Chefs von Google, Apple, Facebook und Microsoft. Dazu kamen die Vorstandsvorsitzenden der führenden Pharmafirmen Roche, Bayer, Sanofi, AstraZeneca, das Unternehmen, das wenige Monate später Deutschland für einen dreistelligen Millionenbetrag einen Impfstoff verkaufte, der noch gar nicht entwickelt war, sowie der Chef des Pharmakonzerns Moderna, wo man sich auf neuartige mRNA-Impfstoffe konzentrierte, die in der Corona-Krise in hohem Tempo entwickelt wurden. Ebenfalls zugegen waren die Vorsitzenden der Impfallianz Gavi und des Impfstoffforschungsverbundes CEPI. Richard Hatchett, der kurz darauf die weltweite Covid-19-Impfstoffentwicklung koordinierte. Zu den weiteren Gästen in Davos zählten die Bosse diverser Großbanken sowie von BlackRock, Visa, Mastercard, der Rockefeller Foundation, des Atlantic Council, die Vorsitzenden der Zentralbanken von einem Dutzend Staaten, zahlreiche Chefredakteure großer Medien sowie die Staats- und Regierungschefs von mehreren Dutzend Ländern, darunter Donald Trump und Angela Merkel. Sie alle verfügten während der aufregenden Woche in Davos über ausreichend Gelegenheit, ihre Reaktionen auf die Krise miteinander abzustimmen. Nicht unbedingt nur auf offener Bühne, sondern auch diskret am Rande der Veranstaltung. Die Marschrichtung an die Politik gab am 23. Januar ein Kommentar in der New York Times vor. Seien Sie auf alles gefasst und überlassen Sie es den Experten. Gleichzeitig mit dem Abschluss des WEF-Treffens am 24. Januar meldete die WHO weltweit 25 Corona-Tote. Zu einer bedrohlichen, globalen Krise passte diese Zahl überhaupt nicht. Und doch war durch die beschriebenen politischen Entscheidungen, deren mediale Begleitung sowie die allgemeine Projektion eines neuen SARS der Eindruck einer riesenhaften Gefahr entstanden. Was im Nachhinein auffällt: Am 24. Januar, als die in Davos versammelten Staats- und Konzernchefs wieder nach Hause reisten, waren mehrere für das zukünftige Management der Corona-Krise wesentliche Elemente bereits gestartet oder einsatzfähig. Der PCR-Test zum Sammeln der Fälle, die täglichen Lageberichte der WHO zur Unterrichtung der Öffentlichkeit, das Covid-19-Dashboard zur grafischen Darstellung der Lage in den Medien, die politischen Empfehlungen des WEF und der Gates Foundation. Alles war vorbereitet. Und tatsächlich, von diesem Zeitpunkt an entfaltete sich die Krise fast wie automatisch. Die große Pandemie-Maschine, jahrelang konstruiert, geprobt und für den Ernstfall vorbereitet, lief nun. Auch an dieser Stelle sei aber wieder der Hinweis angefügt, Diese Beobachtung unterstellt noch keine Planung oder bewusste Herbeiführung der Pandemie. Der Ablauf lässt sich auch harmlos erklären. Die beteiligten Institutionen waren auf einen solchen Ausbruch ganz einfach gedrillt. Virologen suchten ständig nach neuen Krankheitserregern, begierig, diese nachzuweisen. Wissenschaftler, wie von der Johns Hopkins Universität, hatten seit 20 Jahren nichts anderes gemacht, als vor Bioterror und Pandemien zu warnen. Zeichnete sich deren reale Möglichkeit ab, entfalteten sie maximale Betriebsamkeit. Auch die WHO und viele andere Behörden setzten lediglich dutzendfach geprobte Abläufe um, bestrebt, so effizient wie möglich zu arbeiten, keine Fehler zu machen und dem einstudierten Protokoll genau zu folgen. Es handelte sich, so gesehen, tatsächlich um eine Art Maschine, die einmal gestartet, ihrer programmierten Eigendynamik folgte. Soweit die harmlose Erklärung. Dennoch blieben auch andere denkbar. Sollte die Pandemie mutwillig ausgelöst worden sein, das Virus, also eine Biowaffe, wie sie der US-Offizier und spätere Corona-Krisenmanager Robert Cadillac beschrieben hatte, dann würde sich die Situation wesentlich komplexer darstellen. Vorstellbar war auch, dass im Schatten eines natürlich aufgetretenen Virus zusätzlich an gezielt ausgewählten Orten auf der Welt eine ähnlich wirkende, aber weitaus tödlichere Biowaffe eingesetzt worden war. Ende Januar ließen sich diese Fragen für den normalen Beobachter nicht beantworten. China erweckte zu dieser Zeit den Anschein, die Bedrohung sehr ernst zu nehmen. Die Regierung begann in großem Stil, ihre Bürger auf das Virus zu testen. Rasch stiegen nun auch die täglich gemeldeten Fallzahlen, ganz so, wie es die Warner vorausgesagt hatten. Von 131 am 23.01. auf 259 am 24.01., dann weiter auf 444, 688, 769 bis auf 1771 am 28.01. Exakt 4 Wochen lang blieb die Zahl der täglich gemeldeten neuen Fälle im unteren, vierstelligen Bereich, worüber die Medien überall in der Welt auch intensiv berichteten, bis dann am 20. Februar die Werte vollkommen abrupt von einem Tag auf den anderen von 1749 auf 394 zurückgingen. Dann 2 Wochen konstant im mittleren und unteren dreistelligen Bereich verharrten, bevor sie ab Anfang März auf ein kaum noch messbares Niveau abfielen. Was war passiert? Hatte China mit seinen rigorosen Quarantänemaßnahmen die Pandemie besiegt, wie die Medien vermuteten? Oder hatte die chinesische Regierung nach 4 Wochen fleißigen Testens ganz einfach beschlossen, die Testmenge radikal zurückzufahren und die Pandemie auf diese Weise zu beenden? Praktisch würden dann Menschen mit Lungenentzündungen mangels Virusnachweis einfach wieder genauso deklariert wie vor der Krise als normale Patienten mit einer Atemwegserkrankung. Der Verdacht ließ sich schwer ausräumen, da China anders als andere Länder keine überprüfbaren Daten zur Anzahl der täglich oder wöchentlich durchgeführten Tests veröffentlichte. Zumindest erschien es kaum schlüssig, wie eine sich rapide ausbreitende Epidemie in einem Staat mit über 1 Milliarde Einwohnern bei konstant hoher Anzahl der Tests schon nach wenigen Wochen landesweit nur noch zu 19 neuen Fällen, so am 10. März, oder 8 neuen Fällen am 13. März führen sollte, wie es offiziell gemeldet wurde. Kritische Medienberichte zu dieser Frage blieben allerdings die Ausnahme und erschienen allenfalls in Nischenpublikationen. So gut wie alle Medien akzeptierten die Geschichte von den erfolgreichen Maßnahmen der Chinesen, unterstützt auch durch das vermeintlich neutrale Johns Hopkins Dashboard. Wenn selbst die Amerikaner die chinesischen Zahlen veröffentlichten, so die unterschwellige Annahme vieler, dann würden die Werte wohl stimmen. Zudem stellte sich auch die WHO hinter die Zahlen und erklärte in einem am 28. Februar veröffentlichten Bericht ihrer eigenen gerade aus China zurückgekehrten Untersuchungskommission, der auffällig abrupte Rückgang der Neuinfektionen sei real und überzeugend. Was auch immer stimmte. Im Ergebnis war China in der öffentlichen Wahrnehmung das Corona-Problem jedenfalls erst einmal los und hatte der Welt außerdem gezeigt, wie zu handeln war, nämlich entschieden und mit aller Härte. Diese Lektion wurde anschließend fast überall befolgt.